Deutschlandfunk Kultur Tonart. Neil Youngs Ex-Frau, die Miterfinderin der Benefizkonzertreihe The Bridge für behinderte Kinder, die ist an Krebs gestorben in dieser Woche. Olivia Newton-John, auch an Krebs erkrankt, die postete auf Facebook ganz lakonisch: Die Gerüchte über meinen Tod, die sind stark übertrieben. Und Kate Bush hat nach einem missverständlichen Statement vor 4 Jahren jetzt öffentlich bekannt gegeben, dass sie keine Tory-Anhängerin ist und Theresa Mays Politik ganz schrecklich findet. Ach ja, und da war noch was mit R. Kelly. Wieder mal eine sehr merkwürdige Popwoche, auf die Love Überland jetzt zurückblickt. Eine wahre Lawine von moralischem Aufruhr hat in den USA die Ausstrahlung der Doku-Serie Surviving R. Kelly ausgelöst, die in 6 Folgen extrem eindringlich den Vorwürfen mehrerer Frauen nachgeht, der Sänger und R&B-Superstar habe sie auch als Minderjährige sexuell missbraucht. Derartige Vorwürfe waren seit rund 20 Jahren bekannt, aber diverse Anklagen wurden meist außergerichtlich beigelegt. Jetzt scheint es für R. Kelly aber keinen käuflichen Ausweg mehr zu geben. Zuerst hatte John Legend ihn als Serienkindervergewaltiger klassifiziert. Inzwischen hat Chance the Rapper sich für seine Zusammenarbeit mit Kelly entschuldigt und Lady Gaga versprochen, ihre gemeinsame Platin-Single von 2013 komplett von den Streaming-Plattformen zu entfernen. Aber vor allem kümmern sich jetzt auch die Staatsanwaltschaften verschiedener Bundesstaaten um die Anschuldigungen der Pädophilie und sexueller Übergriffe durch den Sänger. Natürlich ist Popmusik als solche kein Pfuhl niederer Triebe, aber sogar die Hochkultur kann von ihr profitieren. So hat der Pariser Louvre bekannt gegeben, dass 2018 10,2 Millionen Besucher im Museum waren und damit 25% mehr als im vorherigen Rekordjahr 2012 und dass sie vermuten, das habe das Video von Beyoncé und Jay-Z bewirkt, in dem die beiden mehr oder weniger die Kunstwerke besichtigen. In den Popmedien wurde dieses Video zu Apeshit im Sommer zwar heftig belächelt, aber im Louvre gab es sogar eine genau nach diesem Video kuratierte Führung und die Anzahl der unter 30-jährigen Besucher hat sich auf 50% hochgeschraubt. Den Älteren ein Zuhause zu erhalten, hat sich der Fernsehsender Sat1 entschlossen. Bei dem 4-teiligen Seniorenformat der Castingshow The Voice of Germany konnten Kandidaten ab 60 Jahren mitmachen und in sozialen Medien wurde dieses Angebot mit viel Lob bedacht. Gewonnen hat der 64-jährige Dan Lucas, der als Lutz Salzwedel in den 80er Jahren bei der DDR-Band Karussell sang und nach einem Konzert in Westdeutschland dann einfach blieb. Die Zuschauer wählten ihn mit seinen Versionen eines Hits von Heart und Help von den Beatles zum Sieger und wurden dann aber fuchsteufelswild, als sich herausstellte, dass die Show bereits im September aufgezeichnet und für die live gezeigte Preisverleihung des Finales dann in ein spärlich besetztes Studio geschaltet wurde, ohne Jury, ohne Coaches, ohne Glamour. Respektlos fanden unzählige diese Senioren-Billig-Variante des Voice-Spektakels und der Sender sah sich zu einer Entschuldigung genötigt. Sehr anständig geht man hingegen mit der 70-jährigen Seniorin Stevie Nicks um, zumindest gerade in England. Dort unterstützen Tausende eine Kampagne auf Facebook, die die Fleetwood Mac-Sängerin dazu bewegen will, doch mal eine Kurzschicht in der McDonald's-Filiale in Fleetwood in Lancashire zu arbeiten und neben Big Macs auch echte Fleetwood Macs zu verkaufen und Fritten. Sell me fries, sell me sweet little fries. Aber die Engländer spinnen sowieso. Nach dem Erfolg des Queen-Biofilms Bohemian Rhapsody bei den Golden Globes für besten Film und besten Hauptdarsteller ist nicht nur im Vereinigten Königreich wieder das Queen-Fieber ausgebrochen. Aber während volksnahe Popmedien sich jetzt nochmal den Film vornehmen, Da machen die ehrwürdigen Royal Guards am Buckingham Palace es ganz geradlinig und spielen bei der Wachablösung einfach mal das Stück. Thank you.